Justin, du Bitch, ich bleib skrupellos, genau wie Locke der Boss. Rheinische Straße bis tief in die Nachricht von Junkies, die schon gekocht. Kokaina, Kokaina. Flex aus Peru oder Costa Rica. Lilane Scheine in Steueroasen gebunkert wie Verona Brot. 3 Jahre Knast für den Nachi, denn er tickte damals im Range Rover Top. Tony Sosa, Tony Sosa. Macht doch was ihr wollt, ich bleib sowieso da. Fick auf dein Trainingsplan, Hundesohn, mich hält das Ghetto in Form. Der 3-Sterne-Koch, der wird Miami, Justin in Chateaubriand. Scheiß auf dein Renault Clio, ich hab die Chefposition. Mache mit Despo Millionen, es sollte sich lohnen. Sonst schwimm ich weiterhin gegen den Strom. 68er schwarzer Chevy, täusche meinen Tod vor wie Machiavelli. Ja, Habub macht das alles auf Freddy. 500 Gramm Koks, frag Miami. An alle meine Brüder hinter Gitterstäben, meinen Aufstieg können sie nicht miterleben. 5 Goldketten um den Hals aller Mr. D. Fick deine Sympathie. Direkt aus Costa Rica, alles rein wie Mona Lisa. Bald bin ich Großverdiener und sie fragen mich, woher kommt das ganze weiße Zeug. Ich sag dir nur, mon frère, mach kein Auge, bei mir läuft. 2 Kilo Kokaina, direkt aus Costa Rica, alles rein wie Mona Lisa. Bald bin ich Großverdiener und sie fragen mich, woher kommt das ganze weiße Zeug. Ich sag dir nur, mon frère, mach kein Auge, bei mir läuft. Sitze im Mercedes-Benz und bin umgeben von Frauen à la Bella Hadid. Bis tief in den Morgengrauen, Sex im Hotelzimmer ohne ein Präservativ. Gucci Sombrero, Gucci, Gucci Sombrero. Unter Palmen liegen am Strand von Montego. Trainingsanzug von Manchester United und trag eine Breitlinger-Mam. Auf meinem Plasma-TV läuft ne Doku von Gs aus den 30er Jahren. Cosa Nostra, Cosa, Cosa Nostra. Rapper heutzutage sind nur Mode-Blogger. Justin, der Pate trägt Gianni Versace wie Tupac Shakur. Meine Ex-Freundin ruft mich jetzt an, denn ich bin auf der Superstar-Spur. Rolex, die Nummer 1 auf dem Podest. Meine Jungs schmuggeln Dope in den Mopeds. BKA, LKA, sie wissen, bei dem Maghrebi läuft so wie Benzema. Dribbel mich durch so wie Ben Affa. Die Scheine sind bunt so wie Textmarker. Die russische Ho auf dem Beifahrersitz ist ein Groupie von mir und heißt Svetlana. Ficke Töchter von Oligarchen, Geschäfte mit Scheiß aus den Emiraten. Ach, ich nie wieder Depri-Phasen wie Shore Junkies auf Chemikalien. Direkt aus Costa Rica, alles rein wie Mona Lisa. Bald bin ich Großverdiener und sie fragen mich, woher kommt das ganze weiße Zeug. Ich sag dir nur, mon frère, mach kein Auge, bei mir läuft. 2 Kilo Kokaina, direkt aus Costa Rica, alles rein wie Mona Lisa. Bald bin ich Großverdiener und sie fragen mich, woher kommt das ganze weiße Zeug. Ich sag dir nur, mon frère, mach kein Auge, bei mir läuft.